Und nun unsere Sendung Musikalische Begriffe. Heute zum Thema Instrumentation. Instrumentation bedeutet, so könnte man in der Art eines Lexikons sagen, die Einrichtung einer Komposition für Orchester. Und das heißt, es wird festgelegt, wann und wie die einzelnen Instrumente in einem Stück spielen sollen. So macht es im Grunde jeder Komponist, der für ein Orchester schreibt. Im Allgemeinen ist es sogar so, dass ein Komponist gleich, wenn er seine Einfälle notiert, die Instrumentierung mit festlegt. Doch halt, Instrumentierung oder die Instrumentation? Was ist der Unterschied? Nun, Instrumentierung ist bei jeder Komposition für Orchester mit einbegriffen. Von einer Instrumentation dagegen spricht man nur, wenn ein bereits vorliegendes, fertiges Musikstück nachträglich instrumentiert wird. Hier gleich ein Beispiel. Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, Tommy, Tommy. Das ist der Titel Tommy, Can You Hear Me? Aus der Rockoper Tommy, gesungen und gespielt von der Gruppe The Who. Denselben Titel kann man aber auch in großer Besetzung hören. Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Oh, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, Tommy, can you hear me? Oh, can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Oh, oh, oh, Tommy, Tommy. Das ist derselbe Titel der Who, aber nachträglich instrumentiert für ein großes Ensemble, aufgemacht für eine große Opernaufführung. Diesen nachträglichen Eingriff bezeichnet man als Instrumentation. Mit den musikalischen Begriffen hat es allerdings seine Schwierigkeit. Denn diese Instrumentation könnte durchaus auch als Arrangement bezeichnet werden. Denn hier ist der Titel für großes Orchester eingerichtet, also arrangiert worden. Oder sollte man in diesem Fall nicht sogar von einer Bearbeitung sprechen? Dazu müsste man fragen, ob das Original der Who durch den aufwendigen Sound nicht als überholt abgewertet ist. Und das kann man nicht unbedingt sagen. Natürlich wird es viele Hörer geben, die den Originalsound der Who vorziehen, aber der große Orchesterklang hat ohne Frage auch seine Reize. Man könnte also in diesem Fall tatsächlich wählen zwischen den Bezeichnungen Instrumentation, Arrangement oder Bearbeitung. Wollen wir einmal hören, wie unsere Sprecherin diesen Titel in der Sendung absagt. Tommy, can you hear me? Aus der Rockoper Tommy, seinerzeit ein Top-Hit der Who, hier aber in großer Besetzung mit dem London Symphony Orchestra. Ja, so geht es auch. In großer Besetzung. Und das war in diesem Fall sicherlich die patenteste Lösung. Denn die Instrumentation eines Rocktitels wurde bisher noch in keinem Musiklexikon berücksichtigt. Und es wird sich wohl auch kaum eine ganz eindeutige Bezeichnung finden lassen. Doch nun zu einem eindeutigen Fall. Von dem russischen Komponisten Modest Mussorgski gibt es eine bekannte Klavierkomposition, Bilder einer Ausstellung. Die einzelnen Stücke beschreiben Bilder, die der Komponist auf einer Ausstellung gesehen hat. Als Verbindung zwischen den einzelnen Stücken erklingt stets eine Promenade. Dieser ständig wiederkehrende Teil soll andeuten, dass der Betrachter jeweils von einem Bild zum nächsten weitergeht. Diese Klavierkomposition Bilder einer Ausstellung nun hat der französische Komponist Maurice Ravel für großes Orchester instrumentiert. Welche Mittel und welche Wirkungsmöglichkeiten hat eine Instrumentation? Hier zunächst der Anfang der originalen Fassung für Klavier, die Promenade aus Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Wenn nun ein Musiker dieses Stück auf die Instrumente eines großen Orchesters übertragen will, stellen sich ihm verschiedene Fragen. Unter anderem, welche Instrumente sollen die einzelnen Stimmen übernehmen? Wann soll welches Instrument spielen? Welche Instrumente sollen anfangen? Die Holzblasinstrumente oder die Blechbläser, die Streichinstrumente, das ganze Orchester oder vielleicht nur ein einzelnes Instrument? Maurice Ravel hat zu Beginn ein Soloinstrument eingesetzt, die Trompete. Aber man kann auch anders anfangen. Das zeigt der amerikanische Dirigent Leopold Stokowski, der ebenfalls dieses Klavierstück instrumentierte. Er lässt nicht die Trompete, sondern die Geigen anfangen. Das sind in der Tat zwei völlig verschiedene Anfänge. Bei Ravel beginnt die Promenade wie mit einem Signal. Stokowski dagegen lässt die Musik behutsam einsetzen und er trifft damit eigentlich eher die Haltung, mit der man ein Museum besucht, wenn man die dort ausgestellten Bilder betrachten will. Man ist gespannt auf das, was einen erwartet. So ist bereits mit dem Einsatz der ersten Instrumente der Charakter des Stückes festgelegt. Und dementsprechend muss auch die Fortsetzung bei beiden Instrumentationen unterschiedlich ausfallen. Hören wir noch einmal den Anfang bei Ravel und die Fortsetzung. Und hier dieselbe Stelle in Stokowskis Instrumentation. jede Instrumentation bewahrt streng ihren eigenen Charakter. Aber gerade hier am Schluss war noch ein besonderer, grundsätzlicher Unterschied zu hören. Stokowski lässt die Klanggruppen des Orchesters, die Streicher, die Holz- und Blechbläser, ständig miteinander abwechseln. Ravel dagegen zieht es vor, die Instrumentengruppen mehr und mehr miteinander zu mischen. Er lässt die Holzbläser und Streicher gleichzeitig spielen, dann lässt er die Blechbläser hinzukommen und schafft so immer neue Klangmischungen. Soweit noch einmal Ravel. Stokowski dagegen bemüht sich immer wieder um Kontraste. Eben die Stelle, die wir in Ravels Instrumentation hörten, ist bei Stokowski noch durch zusätzliche Kontraste aufgefächert. Dadurch macht er die Struktur der Musik deutlich hörbar. Stokowski zeigt, aus welchen Melodieteilen seine Instrumentation aufgebaut ist. Zusammenfassend kann man sagen, Ravels Instrumentation klingt festlich, fast pompös, großartig und in ihren Mischklängen elegant. Stokowskis Fassung klingt erwartungsvoller und durch die Kontrastierungen abwechslungsreicher, plastischer. So unterschiedlich kann man also durch die Instrumentation ein Stück charakterisieren und klanglich einfärben. Hören wir jetzt noch einmal die ganze Promenade, und zwar in der Instrumentation von Leopold Stokowski. Das Schlussstück der Bilder einer Ausstellung ist überschrieben »Das große Tor von Kiew«. Dieses Bild muss besonders prächtig gewesen sein, denn das große Tor von Kiew wird schon in der Klavierfassung musikalisch mit rauschenden Klängen dargestellt. Es klingt zum Schluss, als ob Glocken anfangen zu schwingen. Wie aber klingt eine solche Steigerung, wenn sie von einem großen Orchester gespielt wird? Hier zeigt sich, dass die vielen Instrumente eines Orchesters nicht nur besondere Farbwerte geben können, sondern dass sie auch starke dynamische Wirkungen ermöglichen. Hier der Schluss der Bilder einer Ausstellung in der Instrumentation von Maurice Ravel. Das war eine großartige Schlusssteigerung. Das gesamte Orchester war eingesetzt. Die Holzbläser, Blechbläser und die Streicher und nicht zu vergessen die Schlaginstrumente. Noch gewaltiger aber klingt die Schlusssteigerung in der Instrumentation von Stokowski. Fassen wir noch einmal einige der Möglichkeiten zusammen, die eine Instrumentation bietet. Es können Kontraste geschaffen und unterstrichen werden, indem man die einzelnen Instrumentengruppen gegeneinander absetzt. Instrumente können aber auch miteinander verschmolzen werden, sodass sich neue Farbwerte ergeben. Und durch den massierten Einsatz aller Instrumente lassen sich große Steigerungen erzielen. Das heißt, die dynamischen Unterschiede werden hervorgehoben und verstärkt. Es bieten sich bei einer Instrumentation also die verschiedensten Möglichkeiten. Aber trotzdem lassen sich die Instrumente nicht beliebig verwenden und einsetzen. Vielmehr haben bestimmte Instrumente einen eigenen Symbolwert. Der Hörer verbindet mit ihrem Klang ganz bestimmte Vorstellungen. Trompeten zum Beispiel klingen meistens besonders festlich. Und so eröffnen beide Bearbeiter der Bilder einer Ausstellung das große Tor von Kiew feierlich mit Trompetenklängen. Viele Instrumente sind durch unsere Hörgewohnheiten als Symbolträger festgelegt. Das kann man sogar täglich feststellen. Man braucht nur einmal genau auf die Musik während der Werbesendungen im Fernsehen zu achten. Selbstverständlich gibt es heute auch Instrumente, die besonders aggressiv klingen. Zum Beispiel die elektrische Beatgitarre,